Erst der Anblick des Kinderwagens brachte mich in die Wirklichkeit zurück. Er stand wie zuvor mitten auf dem Hof, nur der Schattenfall war ein anderer, so mitten in der Nacht im Licht eines Dreiviertelmonds. Wie ich ins Erdgeschoss und dann auf die Terrasse kam, weiß ich nicht mehr. Ich hatte nur die Turnhose an, die ich zum Schlafen trug. Die Terrassentür stand offen, also musste ich sie wohl selber aufgemacht haben. Ich ging wieder ins Haus. Den Kinderwagen ließ ich an Ort und Stelle stehen. Mir graute vor jedem Schritt nach oben und ich redete mir ein, dass alles nur ein Traum gewesen war. Natürlich nicht der Kinderwagen, der war unbestreitbar Realität, obwohl ich es besser wusste. Das war keine Vision gewesen, das war eine Visitation, eine Heimsuchung. Das Einzige, was mich davon abhielt, den Rest der Nacht im Mietwagen verbarrikadiert zu verbringen, war die Gewissheit, dass die Heimsuchung vorbei war. Das Haus war, bis auf mich, wieder leer. Und bald würde es ganz leer sein, sagte ich mir. Warum mir Rattlesnake Key antun, wo ich doch ein recht gemütliches Haus in Newburyport hatte? Der einzige Geist, der dort umging, war die Erinnerung an meine verstorbene Frau. Wie zu erwarten war das Badezimmer leer, die Badewanne frei von jeglichem Schlangengezücht, auch auf den Kunstmarmorfliesen keinerlei Reifenspuren. Ich ging dann noch auf die Galerie in der vagen Hoffnung, der Kinderwagen auf dem Hof hätte sich ebenfalls in Luft aufgelöst, aber von wegen, der stand immer noch im bleichen Mondlicht da und war so real wie nur irgendwas. Wenigstens war er draußen. Ich ging zurück ins Bett und, man glaubt es nicht, schlief bis zum Morgen durch. Auch am Morgen war der Kinderwagen noch da, diesmal mit zwei identischen weißen Shorts auf den Sitzen. Erst bei genauerer Betrachtung sah ich, dass sie doch nicht ganz identisch waren. Die eine Hose hatte rote Streifen an der Seite, die andere blaue. Auf den T-Shirts waren Heckel und Jekyll abgebildet, die beiden Elstern aus der Zeichentrickserie. Ich hatte nicht vor, den Kinderwagen wieder zu Ellie Bells Haus zu schieben. Nach einem Leben in der Werbeindustrie wusste ich, ab wann eine Maßnahme sinnlos wurde, und stellte das Ding kurzerhand in Gregs Garage. Ob sich mir das nächtliche Geschehen jetzt, im nüchternen Tageslicht, vom ruhelosen Kinderwagen natürlich abgesehen, als bloßer Traum darstellte? Die knappe Antwort: Nein. Ich hatte das Quietschen gehört und auch den Schatten im Badezimmer sich bewegen sehen, als die Zwillinge mit dem Kinderwagen ihre wilde Rallye veranstalteten. Platz genug dafür gab es ja. Gregs Bad war größer als so manche Einzimmerwohnung. Und auch die Schlangen in der Badewanne hatte ich tatsächlich gesehen. Ich wartete genau bis 9, dann rief ich bei Delta Airlines an, wo eine Stimme vom Band mich um ein kleines bisschen Geduld bat und in die Warteschleife schob. Mein kleines bisschen Geduld ging zu Ende, als die streicherlastige Narkosemusik in Stairway to Heaven abdriftete. Ich versuchte es bei American Airlines das Gleiche, ebenso bei JetBlue. Southwest schließlich hatte einen Flug nach Cleveland, allerdings erst am Donnerstag und ohne Anschluss nach Boston. Und selbst das, sagte der Callcenter-Mitarbeiter, könne sich durchaus kurzfristig ändern. Wegen Corona spiele alles verrückt. Ich buchte den Flug nach Cleveland. Für den Fall, dass es wirklich keinen Anschlussflug gab, konnte ich mir immer noch bis Boston einen Mietwagen nehmen, dachte ich, und für die letzte Strecke nach Newburyport ein Uber. Mittlerweile war es 9:30 und das Problem mit dem Kinderwagen drängte sich wieder in den Vordergrund. Es war, als hätte ich eine heiße Kartoffel in der Hosentasche. Auf meinem Handy rief ich die Buchungsseite von Hertz auf, aber unter der Hotline landete ich sofort im digitalen Nirvana. Nicht anders bei Avis und Enterprise. Zumindest ging bei Budget jemand ans Telefon, konnte mir aber auf meine Nachfrage in Cleveland kein Fahrzeug mit Einwegmiete anbieten. Blieben noch Amtrak oder Bus. Aber eine weitere Hotline hätte ich nicht ertragen, außerdem tat mir vom langen Handyhalten der Arm weh. Die Gedanken an den Kinderwagen mit den dazugehörigen T-Shirts, an die kindergerechten Bestattungsanzüge, das alles quälte mich weiterhin. Die helle Sonne Floridas an diesem heißen Augusttag hätte die dunklen Gedanken vertreiben müssen, tat es aber nicht. Je mehr Fluchtwege mir versperrt waren, desto drängender wurde der Wunsch, die kranke Welt von Rattlesnake Key hinter mir zu lassen. was mir zunächst wie ein Kurort in der Golfregion vorgekommen war, wo die Seele Heilung fand, erschien mir nun wie ein Gefängnis.